Wir sind heute hier auf der großen Demonstration gegen den G20-Gipfel als internationalistischer Block. In diesem Block gibt es verschiedene Gruppen und Organisationen, die sich um die ganze Welt herum organisieren, nicht nur gegen den G20, sondern gegen Kapitalismus, Imperialismus, Rassismus, sexistische Unterdrückung und die tägliche Ausbeutung, die wir erleben. Wir sind heute hier, um gegen die G20 zu demonstrieren. Aber nächste Woche werden wir auf die Straße gehen, um Abschiebungen nach Afghanistan zu verhindern. Die Woche darauf werden wir uns organisieren, um Arbeitskämpfe in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt zu unterstützen und uns damit solidarisch zu zeigen. Denn wir glauben nicht, dass nur der Protest heute gegen den G20-Gipfel allein etwas verändern kann, sondern es braucht die konsequente, tagtägliche politische Organisierung und den politischen Kampf, um den Kapitalismus zu stürzen. Denn dieser G20-Gipfel ist die Organisierung des internationalen Imperialismus, der uns unterdrückt. Auf diesem G20-Gipfel soll insbesondere die massive Ausbeutung des afrikanischen Kontinentes beschlossen und organisiert werden. Im Fernsehen zeigen sie uns dann die glatt polierten Fressen der Politiker, die eigentlich nur über ihr eigenes Wohl, über ihre eigene finanzielle Lage und für ihre eigenen Interessen Politik machen, nicht für uns. Wir sind hier auf der Straße, weil wir selber entscheiden möchten, in welchen Zuständen wir leben. Wir brauchen keinen Kapitalismus, wir brauchen keine Lohnarbeit, sondern wir brauchen eine demokratisch organisierte Gesellschaft, in der die Jugend, in der die Frauen, in der die Migrantinnen endlich zu Wort kommen und in der es nicht nur darum geht, dass die Politiker der reichsten Länder der Welt sagen können, was sie zu sagen haben, sondern dass wir das Wort haben und dass wir die politische Macht in den Händen haben. Deswegen sind wir heute hier auf dieser Demonstration als internationalistischer Block und wir finden es wunderbar zu sehen, wie viele Organisationen sich neben uns noch angeschlossen haben. Wir werden auf dieser Demonstration verschiedene Redebeiträge haben und Slogans, die unsere politische Meinung ausdrücken. Also schließt euch uns an, diskutiert mit unseren Genossen und Genossinnen im Block und vor allem organisiert euch über diesen Protest hinaus, denn das ist erst der Anfang.